und ich sah einen Engel vom Himmel fahren. Der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Den Drachen, die alte Schlange, welche ist der Teufel eure Satan? Und man tausende Jahre. Und warf ihn in und versiegelte oben rauf, sodass er nicht mehr verführen sollte die Heiden. Und Thank you.